Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Und hier ist der Mann, der die guten Vorsätze leben lässt, denn er war dieses Jahr noch nicht einmal in der Kneipe. Hier ist René, hi! Prost, Jungs! Hallo. Tolle Sache! Und herzlich willkommen auch von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute am 8. April 2021 und ich wollte mich eigentlich selbst ankündigen, und ich bin gerade so durch den Wind, dass ich sogar meine Ankündigung vergessen habe, die ich mir machen wollte. Aber ist ja auch egal. Ich kündige jemand anders an. Ich kündige an unseren Marc, der ist heute auch wieder mit dabei. Hallo Marc. Ja, hallo. Grüß euch. Schön, dass ich es noch geschafft habe, heute hier mit euch diese Sendung zu machen. Vielen Dank für die Einladung, weil eigentlich hatte ich natürlich vor, die soeben angesprochene Kneipenschließsaison irgendwie von meiner Seite aus auszutrainieren und den ganzen Abend nur Bier zu trinken, damit man gerüstet ist, damit der Körper nicht völlig verweichlicht ist, wenn die Kneipen wieder aufmachen, wenn wir uns endlich wieder alle draußen treffen können, wenn wir Corona hinter uns lassen können und das Ganze mit einem Corona-Bier quasi in unsere Kehle wegschütten. Aber dem ist alles nicht so. Es ist nichts weiter passiert. Ich trinke nach wie vor ein alkoholfreies Radler, freue mich sehr, bei euch zu sein. Und versuche mich den Rest der Sendung still zu verhalten. Prost. Dann erstmal Prost zusammen. Ich probiere es heute auch mit Tee. Komm Leute, dann lasst uns kurz anstoßen. Darauf einen Applaus für uns alle, für unsere Getränke. Und für euch. Ich habe übrigens, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, meine Ankündigung wäre heute eigentlich, und hier ist der Mann, der das Gefühl hat, irgendwas vergessen zu haben. Ich hoffe wirklich, das läuft heute alles rund. Ich bin ein bisschen in Hektik heute hier in den Podcast gestürmt. Wir haben nämlich ein IKEA-Regal bekommen oder besser gesagt, die Tapete ist getrocknet und das IKEA-Regal kann aufgebaut werden. Und das ist ungefähr so 3,50 Meter lang und darüber habe ich komplett vergessen, dass wir heute einen sehr wichtigen Termin haben. Er setzt einfach nicht die richtigen Prioritäten, der René, aber er ist ja da zum Glück. Du musst dir überlegen, willst du einen Podcast machen oder willst du wohnen? Du musst dich mal entscheiden. Richtig. Und ich hatte mich fürs Falsche entschieden. Möchte mich deswegen auch nochmal ganz doll entschuldigen. Nun gut, aus deinen Fehlern lernt man ja bekanntermaßen. Das wird dir in Zukunft nicht nochmal passieren. Das passiert mir nicht nochmal. Da kannst du wohl Gift drauf nehmen. Zumindest nicht in diesem Podcast. Ja. Ich hoffe, diesmal ohne blauen Brief, weil die stapeln sich ja auch schon und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wohin damit. Naja, du hast ja vorhin das Wort Ankündigung erwähnt und in Ankündigung steckt ja auch das Wort Kündigung. Ja, die Gefahr einer Kündigung würde bei mir dazu führen, dass ich eventuell auf die schräge Bahn komme. Vielleicht ist es gerade deswegen wichtig, dass ich mir den Podcast ganz genau anhöre, aber dazu gleich mehr. Marc, bitte nimm den Ball auf. Ja, ganz genau. Ich wollte noch mal ganz kurz hinten Bescheid sagen. Habt ihr gehört? Nee, René will keine blauen Briefe mehr. Ihr könnt jetzt die roten nehmen. Alles klar, okay. Das ist sehr gut. Das war wichtig, dass wir das gleich klären. Und es gab doch so eine gelben, ne? So eine gelben waren amtliche Briefe, oder? War das nicht so? Das darfst du mich nicht fragen. Da habe ich nichts mit zu tun. Irgendwie gibt es bestimmte Brieffarben, wo man erkennt, dass es jetzt vom Amt, von der Behörde, vom Gericht ist. War mir so. Schwarz ist vom Bestatter oder vom Schornsteinfeger? Na gut, der Bestatter wird mich ja nicht mehr anschreiben, wenn ich nicht mehr da bin, ja. Ja, übrigens, hallo, hier ist Ihr Bestatter. Sie haben hier noch nicht bezahlt. Entschuldigung, ich bin verstorben. Genau. Details, Sie müssen bezahlen. Unbekannt verzogen. Genau. Ja, haben wir eigentlich schon erwähnt, René, dass der Marc heute eine besondere Kleidung anhat? Ja, ich empfehle allen Union-Fans da draußen, sich definitiv nicht das Video anzuschauen. Ich glaube, ihr würdet rot sehen, also die Unioner unter euch. Denn Marc trägt heute blau. Ich trage heute ein Hertha-Trikot. Ich glaube, das von der Saison, weiß nicht, 2013 oder so. Hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Aber ja, ich trage heute ein Hertha-Trikot. Also die andere Hälfte der Hörer darf mich gerne dafür feiern. Ja, und ich muss zugeben, ich war vor ganz vielen Jahren mit Marc mal bei einem Hertha-Spiel in einer Fußballkneipe Und da haben wir uns live das Spiel angeguckt und ich weiß gar nicht, was ich da an. Hatte ich da auch ein Hertha-Trikot an? Ich bin mir nicht weiß sicher. Nicht mehr. Gibt bestimmt noch Fotos. Ja, du hast wahrscheinlich ein Union-Trikot angehabt, oder? Ich weiß nicht mal, ob du Hosen getragen hast. Na gut, wir sitzen ja am Tisch, das sieht man ja dann nicht. Ja. In der Kneipe, ne? Ich frage mich gerade, ob das eigentlich schon als Mobbing gilt, Stefan gegenüber. Warum? Na, ich habe so das Gefühl, dass du nicht so ein großer Hertha-Fan bist. Das hast du aber sehr diplomatisch ausgedrückt. Nein, ich bin natürlich Union-Fan, wenn es darum geht, aber naja, wir brauchen ja nicht diskutieren, weil die Saison, da wissen wir ja, wer die Nummer 1 ist hier und wer klar besser ist und wer im Prinzip in der ersten Liga bleibt. Ich hätte das ganz anders formuliert. Ich hätte mir gewünscht, dass einer von euch beiden sagt, dass wir unterm Strich ja doch ein relativ toleröser Podcast sind und dass es uns eigentlich ziemlich Wumpe ist, welchem Fußballverein der eine oder andere Moderator zugetan ist und was ihr Hörer da draußen präferiert an Fußballmannschaften, ist uns übrigens auch egal. Richtig. Eben. Hauptsache man hat Spaß und unterstützt seinen Verein. Ist ja auch ein geiles Hobby, Fußball. Ja, siehst du, ich bin so tolerös. Mir ist es ja sogar egal, dass ihr euch beide für Fußball interessiert. Das ist ja nun absolut nicht mein Sport. Genau, aber kein Grund zum Rant. Soll ja auch jeder machen, was er will. So sieht's aus. Wir streiten uns nachher auf R. Richtig. Damit ihr das Gefühl habt, wir kommen hier friedlich miteinander klar. Da muss man auch dazu sagen, diese Stunde, die wir miteinander verbringen, ist für uns alle drei sehr hart. Das ist auch die einzige Stunde, die wir zusammen sprechen in alle zwei Wochen, weil wir uns sonst eigentlich überhaupt nicht ausstehen können. Und glücklich darüber sind, dass wir so weit auseinander in verschiedenen Teilen Berlins wohnen. Und nachher gibt es wieder dritte Halbzeit. Genau. Ja. Da wird sich dann hier, ne? Ich sag's ja. Ja, ganz schön lustig. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon den, was hatten wir gesagt, 8. April heute, Aufzeichnungstag. Mhm. Wahnsinn. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir den 1. April hatten vor einer Woche? Nicht wirklich. Ja. Ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen, aber fällt mir schon seit Jahren nicht mehr auf. Ich weiß gar nicht, ob ich die April-Scherze, die man mit dem 1. April verbindet, ob ich die wirklich vermisse. Mir fällt nur auf, sie finden nicht mehr statt und vermissen tue ich sie ehrlich gesagt auch nicht. Deutlich weniger, ja. Ja. Wie ist eure Erfahrung? Also, das ist irgendwie wie die Zeitumstellung, ne? Irgendwie spricht keiner mehr drüber und auch die April-Scherze werden weniger oder gar nicht mehr. Ein paar gab es ja, ich weiß nicht, René, wie siehst du das? Hast du da irgendwie, wurdest du in den April geschickt wie früher? Also ich persönlich wurde nicht in den April geschickt. Ich habe natürlich auch in den Medien gelauert, also in den digitalen Medien, was da wohl an April-Scherzen so rausgeschossen wird. Mir ist da jetzt nichts. Man hat sich daran gewöhnt, würde ich sagen, dass am 1. April ein paar Meldungen nicht stimmen. Für mich war es aber auch schwierig zu unterscheiden, welche Meldungen stimmen denn nun. Also ja, ist schwierig am 1. April immer ein bisschen. An was kannst du dich erinnern dieses Jahr? Zum Beispiel, dass es neue Lego-Bausteine gibt. In die alten Lego-Bausteine tritt man ja als Elternteil gerne rein. Und verletzt sich mittelschwer. Und die neuen Lego-Bausteine, die verschwinden unter den Füßen. Wenn du mit dem Fuß in die Menge der Lego-Steine gehst, dann rutschen die auseinander. Das ist ja geil. Habe ich gar nicht gelesen. Tja, es war leider nur ein April-Scherz. Dann darf ich da ganz kurz Bezug nehmen, was nämlich kein April-Scherz ist. Ich habe heute die Meldung gelesen, dass von Adidas gibt es einen neuen Sportschuh. Und das ist eine Kooperation mit Lego und der Sportschuh ist an sich weiß und mit Hilfe von mitgelieferten Lego-Steinen, die man an den Schuh ranklippen kann, an die dort dafür vorgesehenen Stellen, kann man den Schuh eben farblich und formtechnisch eben aufwerten, nach eigenem Gusto. Cool. Naja, was ist, möchte meinen, die Schnürsenkel bin sind ich aus 12 Lego. Jahre alt, brauche ich einen Lego-Schuh? Ja, ja. Nee, aber von der Kollaboration haben wir auch gehört. Also nicht diesen Schuh direkt, sondern dass Lego und Adidas irgendwas zusammen machen. Es gab einen April-Scherz, fällt mir gerade ein, der wohl ein bisschen nach hinten losgegangen sein soll. Und zwar schon einen Tag vor dem 1. April, glaube ich, war es gewesen, berichtete ein Leak davon, dass Volkswagen seine Elektroflotte umbenennt nach Voltwagen. Genau. dummerweise war das halt ein Tag vor dem 1. April und deswegen war große Konfusion, weil es klang wie ein April-Scherz, war aber nicht am 1. April und wurde somit für bare Münze genommen. Ja. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Ich glaube, da wollte man versuchen, den April-Scherz irgendwie wirklich so von sich selbst kommen lassen, statt den über die Presseabteilung zu publizieren. Und dann ist der wohl ein bisschen zu früh abgefeuert. Das ist wie Silvester, wenn du vor 0 Uhr aus Versehen schon das Countdown-Feuerwerk abschießt. Rennst um 20 Uhr durch die Straßen und rufst, Prost Neuer! Genau. Und du besoffen vom Balkon fällst, genau. Mann. Ja, wenn du vor 0 Uhr besoffen vom Balkon fällst, hast du den Vorteil, dass du noch ein Krankenbett kriegst. Im alten Jahr, genau. Ja. Nee, und um 0 Uhr wird es ja voll, ab 0 Uhr, wenn sich die Leute da hinten abspringen. Oh. Dieses Bild versuchen wir jetzt den Rest der Sendung wieder aus dem Kopf zu hämmern. Das werden wir nicht aus dem Kopf kriegen, weil ich habe wahrscheinlich im Laufe der Sendung sowas Ähnliches noch auf Tasche. Das hebe ich mir aber auf. Das kommt dann ganz überraschend. Willkommen bei Renés Stunde des Blutes. Ja. Genau, ne? Bloody René. Alle, die mich kennen, werden jetzt laut lachen. Ne? Blut und so. Richtig. Aber ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob ihr vielleicht in den April geschickt wurdet und was ihr davon haltet. Aber also ich habe auch so in vielen Kommentaren auch gelesen, dass die Leute irgendwie müde sind, was April-Scherze angeht. Aha. Ach, wir haben noch Corona, man kann doch irgendwie sowas machen. Und keine Ahnung, die Welt hat sich verändert. Das hatten wir ja schon in diversen Folgen festgestellt. Aber ich finde, ein bisschen Lachen muss auch sein. Sagt was nicht der selige Karl Valentin, der sagte, je weniger man zu lachen hat, desto mehr sollte man es tun? So sieht's aus. Also lasst euch nicht unterkriegen da draußen. Ich weiß nicht, ob der das war, aber... Das ist ein guter Spruch. Ein super Spruch, finde ich auch. Ne? Den notiere ich mir gleich mal. Und ansonsten, wenn ihr wirklich nicht zu lachen habt, dann denkt immer daran, da kommt ein Pferd in eine Bar... Und der Wirt schaut auf und sagt, hey, wieso so ein langes Gesicht? Und da kann man schon mal drüber lachen. Ja. Ich habe auch noch einen guten Pferdewitz. Und zwar kommt ein Pferd im Blumenladen und sagt, haben Sie mal geritten? Ja. Haben Sie mal geritten? Knaller. Ja, ich weiß, dass der ein bisschen länger braucht, deswegen habe ich den mir nicht für den Witzbattle aufgehoben, sondern jetzt schon. Da lacht er wahrscheinlich in einer Stunde erst drüber. Gut, also ihr beide habt nur noch 2 Witze heute. Das ist doch schon mal gut. Ich kann versprechen, ich habe sehr gute Witze. Leute, Feedback. Wir haben Feedback bekommen. Was sagt ihr dazu? Was hat deine Mutter geschrieben? Aber geil. Genau. Wir haben Stefan, kurz überlegt, ist die echt? Oder hat René die geschrieben? Genau. Nein, und zwar hat Gordon uns geschrieben zur letzten Folge Click und Listen, vielleicht erinnern sich einige, und er hat dazu geschrieben zum Thema Filmtipp, ich habe leider kein Bezahlfernsehen, ich gehe dafür gern mit Freunden ins Kino, also von der alten Schule ist er, um im Anschluss noch irgendwo über den Film zu quatschen. Ich hoffe, dass das jemals wieder möglich sein wird und nicht alle Kinos pleite sind. Das stimmt. Ja. Er schreibt noch, bester Witz. Na, haben Sie auch gefurzt? Ihr erinnert euch? Ja, ist gut. Die Autoszene. Und jetzt super fließender Übergang. Danke, Gordon, zu unserem nächsten Punkt, die Berlin-Frage. Und da hat er eine Idee, was wir meinen. Und das lösen wir gleich auf. Erstmal vielen Dank, Gordon, für das Feedback. Ja, ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Die Kontaktmöglichkeiten, machen wir die jetzt oder machen wir später? Machen wir jetzt, die passen gerade gut rein. Dann drücke ich jetzt den Knopf. Klick. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.juba.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Gut, Matze ist zu Ende. Ich mach das Geräusch, dass die Matze zu Ende ist, dass das Band so. Also, okay. Ja. Also, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über Feedback. Nein, ihr sollt uns nicht schreiben, einfach. Ihr sollt uns Feedback geben. Entschuldigung, den muss ich jetzt einfach aussagen. Ihr könnt da gerne auch ein verwenden. Macht's wie Marc. Schreibt ein und und genau mit rein. Ne? Genau. Ja. Wir haben schon angekündigt, die Berlin-Frage. Wir müssen nämlich die letzte Berlin-Frage noch auflösen. Und da hat der Gordon ja einen Tipp gehabt, ne? Da hat der Gordon einen Tipp gehabt, aber damit alle wieder im Bilde sind, wiederholen wir nochmal kurz die Frage. In welcher Berliner Sehenswürdigkeit verbirgt sich ein geheimer, großräumiger Raum? Nicht unterirdisch. Als Hinweis, nicht unterirdisch, ganz genau. Ganz wichtig. Und wir können schon mal sagen, es ist nicht die Weltzeituhr, weil die hat auch einen Raum, aber das meinen wir gar nicht. So, und der Gordon hat was vorgeschlagen. Meint ihr den geheimen Raum im Brandenburger Tor mit 250 Quadratmetern? Fragezeichen. Unsere Antwort lautet ja. Dö-dö. Den meinen wir. Richtig. Man, also ihr müsst es, man, wir sind ein moderner Podcast, wir leben in 2021, ihr könnt nicht einfach ja sagen, ihr müsst einfach für die hippe Jugend, müsst ihr sagen, Thumbs up. Ach so, ich dachte, das ist die Antwort. Ich dachte, wir zögern das so ins Unendliche, so TM3-mäßig. Ach so, aber, genau. Ob es die richtige Antwort letzte Chance. Ist, erfahrt ihr in 5, 4, 3, 2, 1, super Countdown, 20, 19, 18. Ja, genau. Also, oh, wie hab ich das gehasst. Absolut richtig. Absolut richtig geraten. Der Raum hat auch einen Namen, ne? Heißt der, ist es der stille Raum? Hieß der so? Ich bin mir gar nicht mehr Nein, so das sicher. Ist die Soldatenkammer. So sieht's nämlich aus. Ah, okay. Ja, es gibt, also dieser Und, Raum hat ein Gordon bisschen hat Geschichte, aber ich möchte ja nicht vorgreifen, Stefan, du hast dazu noch eine Eingabe zu machen. Ja, also wir müssen ja dazu sagen, die Frage hat sich ja der René, glaube ich, ausgedacht. Ja. Oder? Genau. Und der Gordon hat passenderweise auch einen Link uns mitgeteilt, wo es noch schöne Informationen zu dem Raum gibt. Vielleicht kann man da ein paar Sachen vortragen. Soll ich das mal tun? Also ich finde es ja, sehr interessant. Zwei Dinge dazu, Stefan, du kannst ja gleich was vortragen, aber da können wir mal die Chance nutzen, auf die Shownotes hinzuweisen, denn da wird diese Webseite mit Sicherheit verlinkt sein und dann könnt ihr euch das auch in Ruhe durchlesen und Stefan gibt uns jetzt die besten und interessantesten Infos aus diesem genau, also Link. Die Webseite heißt berlin-ich-liebe-dir.de mit Bindestrichen getrennt. Schöner Name für eine Domain, finde ich. Und hier gibt es halt Antworten auf Berlin-Fragen und da steht, was hat es mit dem geheimen Raum im Brandenburger Tor auf sich? Und die Antwort ganz klar, es gibt ihn wirklich unter der Quadriga und über den Säulen ist ein durchaus großer Hohlraum, der sich über die gesamte Länge des Bauwerks zieht. Ganze 250 Quadratmeter groß, nur leider ohne Fenster. Dafür wartet der Raum mit weißen Wänden und einem Holzfußboden auf. Aber es gab auch schon finstere Zeiten. Das lässt auch der Name des Raums erahnen, haben wir gerade schon gesagt, die Soldatenkammer. Bereits Napoleon soll hier Gefangene gefoltert haben. Ende des Zweiten Weltkriegs verschanzten sich dort die letzten Soldaten der Wehrmacht und während der DDR, kaum überraschend, wurden dort Stasi-Leute und ihre Angehörigen platziert. Ihre Als zum Mauerfall der Innenraum... Stimmt, du hast Angehörige gesagt. Stimmt, Entschuldigung. Habe ich Angehörige gesagt? Ja, Okay. Wurden Stasi-Leute und ihre Abhörgeräte platziert. Als zum Mauerfall der Innenraum von Berlinern verwüstet wurde, zogen mit der Renovierung auch die weißen Wände samt Holzfußboden ein. Und jetzt finde ich es interessant, das letzte Großspektakel gönnte sich 2006 in einem Sektempfang die Berliner Politik. Nicht verwunderlich, denn der Zugang ist nur über das Dach des Denkmals möglich. Ja. Spannend. Genau, dazu ein Hinweis für euch. Wenn ihr ans Brandenburger Tor fahrt oder wenn ihr es irgendwo im Video, im Fernsehen, auf Fotos seht, schaut euch mal die rechte Seite oben an, denn da sieht man die Treppe und die Tür, die zu diesem Raum führt. Und ich glaube, das war auch Teil des Rätsels, dass wir gesagt haben, da führt eine Treppe hin. Nee, haben wir nicht gesagt. Egal. Und das haben wir nicht gesagt. Ein sehr interessanter Fakt ist noch, der Grund, warum dieses Teil da oben hohl ist. Das hatte nämlich bautechnische Gründe. Man hat ein bisschen gespart beim Bauen. Also die Idee war, glaube ich, sowas wie den Arc de Triomphe in Berlin zu haben. Der Kaiser wollte das, glaube ich, haben und der hat gesagt, hier, nee, wie die Akropolis in Rom, sowas. Und der hat gesagt, naja, nimm mal hier einen billigen Sandstein und da wurde halt an allen Ecken und Enden gespart und das führte dazu, dass aus statischen Gründen dieser Block oben hohl sein musste, weil sonst hätten die Säulen ihn nicht gehalten. Da wäre der Sandstein darunter einfach weggebrochen. Weggebröckelt, genau. Also das ist der Grund, warum dieser Raum da oben drin ist und ich finde es halt mega spannend, dass der so oft zu sehen ist, also im Fernsehen, Bildpresse, keine Ahnung. Hab noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Und man das überhaupt nicht weiß, dass dort ein Raum ist. Also ja, guckt mal nach ja, der Haut, ja. Haltet mal Ausschau nach der Treppe, die ist, wenn man aus der Ostseite guckt, also die Quadriga euch quasi entgegenschaut, auf der rechten Seite, wenn ihr den Hintern der Pferde seht, dann ist auf der linken Seite die Treppe, dann sieht man sie da? Also sie geht aus der Ostseite, geht die Treppe hoch zu der Tür, parallel quasi zu der Seite des Brandenburg-Tors. Ich komme nicht umhin zu bemerken, dass mir die Zahl 250 Quadratmeter extrem viel vorkommt. Also unter 100 Quadratmeter kann ich mir ziemlich genau was vorstellen, aber 250, zweieinhalb mal so groß, also größer als man glaubt. Na, vermutlich ist das Ding also von innen größer als von außen. So wird es sein. Na, das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass dieser Raum hängt ja auch ein bisschen in der Luft, ist damit so ein bisschen weiter entfernt fürs Auge. Man sieht es ja eh immer nur von fern, das Brandenburger Tor. Allein wenn man drunter steht, merkt man schon die Dimension des Brandenburger Tors, dass die ein bisschen anders ist. Also ich finde, die Sachen sehen immer größer in echt aus, als wenn man sie so im Fernsehen sieht. Das ging mir schon beim Kölner Dom so. Und das kommt, glaube ich, schon hin. Na, weiß denn einer, wie groß und breit das Brandenburger Tor ist? Nein. Nee, aber wir hatten mal im Rahmen eines Podcasts die Höhe des Brandenburger Tor ermittelt, als wir über die höchsten Gebäude in Berlin gesprochen haben. Und da habe ich leider die Zahl auch vergessen. 20,30 Meter ist es hoch. Klingt wenig. Mit der Spitze der Quadriga 26 Meter. Breit 62,5 Meter und tief 11 Meter. 62,11 haben wir es doch. Breit 62 Meter? Das ist ja Knaller. 62 Meter breit. Also nur das Brandenburger Tor und 11 Meter. Nicht diese Extragebäude, die noch rechts und links dann nebenan stehen. Nur das hohe. Genau, da ist ja noch der Raum der Stille auf der einen Seite. Der hat wahrscheinlich auch eine Geschichte. Und das Tor selber soll 62 Meter? Nein, keineswegs. Ja, ich habe hier gerade bei Wikipedia mal geguckt. Ja. Also ihr merkt schon, so. Leute, selbst wenn man etwas erfährt über so bestimmte Dinge in Berlin, es bleiben immer noch Fragen offen, immer schön weiter recherchieren, einfach mal durch die Stadt laufen, selber angucken, staunen. Genau, und wir werden selber sich ein Bild machen. Wir werden vielleicht am Wochenende mal alle drei zusammen die Chance nutzen und uns Corona-gerecht das Brandenburger Tor angucken. Dann können wir nämlich gleich mal für die unter euch beiden, die jetzt die Treppe noch nicht gesehen haben, uns die mal mit eigenen Augen anschauen. Genau. Und vielleicht bringen wir für euch auch noch was mit, aber wir wollen nicht so viel verraten. Ich werde eine Treppe sehen. Frohlocket in my pocket. Das ist ja der Knaller. Genau. Wow. Ja, also wie ihr schon sagt, es ist immer wieder spannend. Man denkt, man kennt Berlin, aber weit gefehlt, würde ich sagen. Man lernt immer wieder neue Sachen. Und deswegen lohnt es sich, den Podcast zu hören. Die nächste Berlin-Frage kommt garantiert. Ganz mit genau. Sicherheit. Und übrigens, von wegen irgendwie Berlin weiter kennenlernen etc. Und es ist eine sehr große Stadt. Es gibt größere Städte, auch Städte mit viel mehr Einwohnern etc. Aber ich habe mir das auch schon vor Jahren gedacht, irgendwie, dass Berlin so wahnsinnig viele Ecken hat. Das beginnt bei mir schon vor der Haustür. Ich kann eigentlich kaum an einer geöffneten Haustür vorbeigehen, weil ich bin immer geneigt dazu, mal rein zu lugen und nach hinten zum Hinterhof durchzugehen oder vielleicht auch in den zweiten oder dritten Hinterhof. Das sind immer so kleine visuelle Kleinode. Das hat natürlich etwas mit Neugier zu tun. Da schäme ich mich nicht für. Ne? Und ich bin am Ende derjenige, der sagen kann, ja, ich kenne meine Stadt. Ich gehe auch mal hinten rum, wo es weh tut. Dunkle Hinterhöfe, genau, die können ganz schnell wehtun. Ne? Da weißt du ja, da lauern Gauner und Halunken. wohnt ja schließlich in Neukölln. Gauner und Halunken und ich wohne in Neukölln. Was hat das jetzt miteinander zu tun? Keine Ahnung. Bleibt dran, liebe Hörer. Zusammen werden wir es im Laufe der Sendung schon erfahren. Keine Angst, liebe Hörer. Das war nicht die neue Berlin-Frage. Gut. Nächster Punkt. Oh, warte haben mal kurz. Leute, ich haben wir noch Themen oder? Ja, ich krieg gerade hier eine Nachricht. Muss mal kurz gucken. Ach, mein Paket wird heute zum Absender zurückgeschickt. Letzte dann, Möglichkeit ist abzurufen. Oh, dann würde ich an deiner Stelle mal, ich mal auf mal den reagieren. Link klicken. Scheiße. Machen wir da. Tja, Leute. Dem Link folgen. Da stehen die Anweisungen. Soll ich auf den Link klicken? Ja, natürlich nicht. Komm, nein, wir unterbrechen erstmal die Sendung und du klickst auf den Link und dann schauen wir mal, was passiert. Dann können wir nicht weitermachen, komm, wenn wir nicht kaputt. Kommt lieber in die WhatsApp-Gruppe, aber klickt nicht auf diesen Link. Genau. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Wenn ich das nicht an 5 Freunde weiterschicke, muss eine Katze sterben oder so, keine Ahnung, oder ein Meerschweinchen. Also ihr merkt schon, wo die Reise hingeht. Heißt es doch immer. Es gibt Dinge, die solltet ihr nicht tun. Also dunkle Hinterhöfe besuchen ist eine Sache, aber im Internet oder besser gesagt mittlerweile ja auch auf euren Handys passieren Dinge, die euch vermitteln. Oh, da kriegt einer eine Nachricht gerade von euch. Ja, Marc hat auch gerade die Nachricht bekommen. Ist dein Paket auch schon da? Ich habe vergessen, mein Wecker hier zu der bestimmten Zeit, während wir immer aufzeichnen, abzustellen. Aber alles gut. Stimmt. Wir können nahtlos weitermachen. Ja. Also, dann greife ich den Faden nochmal auf. Klickt nicht auf irgendwelche Links, die euch zugeschickt werden. Früher war es noch per E-Mail, heute ist es schon per WhatsApp. Und ja, ein per Thema. SMS. Genau, scheint gerade die Runde zu machen. Also ich habe es jetzt auch schon im privaten Umfeld ein paar Mal gesehen. Paketpostankündigung per SMS. Genau, vielleicht sollten wir da mal anfangen und die Leute ein bisschen abholen und sagen, das sind hier keine Märchen aus Absurdistan, sondern es ist tatsächlich eine Welle, die gerade so durch Deutschland rollt, dass die bösen Buben sich etwas Neues ausgedacht haben. Wir verschicken nämlich jetzt mal SMS mit einem Inhalt, der die Leute dazu bringen soll, auf die in den SMS eingebetteten Links irgendwie zu klicken. Und dann landet man auf irgendwelchen Websites, dort werden irgendwelche kleinen Programme ausgeführt und zack, schon passiert irgendetwas, was ihr nicht wollt. Deswegen wollen wir euch versuchen, auf diesem Wege zu sensibilisieren. Und jetzt wieder René. Genau. Der Profi-Hinweis von mir, guckt bei so Sachen euch den Link immer ganz genau, also erstmal prinzipiell Links, die man zugeschickt bekommt, sollte man vielleicht nicht zwangsläufig anklicken. Das ist zwar gang und gäbe bei so Paketverfolgungen oder irgendwas, aber guckt euch vielleicht immer ganz genau an, ob ihr im Link vielleicht komische Dinge entdeckt. Ne? Also ich finde die SMS, die jetzt rumgehen wegen dem DHL-Paketen, glaube ich, ist es, da ist ganz klar zu erkennen, dass das nicht von DHL ist. Und zur Not tippt diesen Link vielleicht per Hand an, obwohl es auch manchmal blöd, oder? Nein, das ist keine das gute Idee. Auch nicht viel. Überhaupt nicht. Also das Problem bei den Links ist, also eine SMS ist ja naturgemäß irgendwie auf, was war das, 140 Zeichen beschränkt? Oder nee, das waren, glaube ich, Tweets. 160 Zeichen mittlerweile. 160. Ist auch egal. Na, jedenfalls relativ kurz. Und deswegen verwendet man, wenn man Links dort verschicken möchte, natürlich nicht die komplette Webadresse einer Webseite, auf die man verlinken möchte, sondern man benutzt so eine Kürzungsdienste. Man hat eine beliebige Internetadresse, tippt die bei diesem Kürzungsdienst ein und dann schmeißt er einem eine kleinere Variante, eine kürzere Variante davon aus. Das Problem ist, die sind absolut überhaupt nicht mehr menschenlesbar und man kann nicht sofort erkennen, wo dieser Link tatsächlich hingeht. Das ist die Schwierigkeit dabei. Das Einzige, worauf ihr euch verlassen könnt, wenn es um euren gesunden Menschenverstand geht, einfach mal zu gucken, ist das alles in einem vernünftigen Deutsch geschrieben? Also ich bleibe jetzt mal im Kontext der SMS, weil bei einer SMS habe ich kein Bildmaterial, wo ich erkennen könnte, ist das auch richtig das Original DHL-Symbol oder ist der Link irgendwie vernünftig ausgeschrieben? Das ist alles irrelevant. Das Einzige, worauf ihr euch da verlassen könnt, ist, ja, im Moment kommt das von einem Absender, der vertrauenswürdig ist. Wenn nicht, wie zum Beispiel irgendwie irgendeine Institution oder irgendeine Behörde oder DHL eben oder die Post, ist das in vernünftigem Deutsch geschrieben und erwarte ich überhaupt ein Paket? Guckt auch mal in eurem eigenen Kontext, ja. Ich meine, darauf bauen ja die Leute. Entschuldigung. Ja. Also, Entschuldigung, dass ich lache, aber das klingt echt manchmal so lustig, aber es fallen so viele Leute drauf rein, ja. Und das ist eigentlich auch traurig heutzutage. Also, was Marc sagen will, macht eure eigene Plausibilitätsprüfung. Überlegt überhaupt, kann das stimmen, was da steht? Erwarte ich ein Paket oder warum sprechen die mich mit einer anderen Person an zum Beispiel? Ne? Also sowas halt. Und gebt natürlich niemals Daten von euch auf so ein Formular ein, wenn ihr darauf klickt, weil das Ziel ist natürlich nur, eure Daten abzugrasen und damit dann weiteren Betrug anzurichten. Ne? Also deswegen auch der Hinweis, so eine Dienste wie PayPal oder Amazon, die werden euch in einer E-Mail niemals nach eurer PIN oder irgendwas fragen, eure Bank niemals. Also da müsst ihr einfach sensibilisiert sein und aufpassen einfach. Zum Thema Plausibilität vielleicht auch noch ein Hinweis. Es gibt dieses Idiom oder diese Redewendung, zu gut, um wahr zu sein. Auch da, es gibt manchmal Mails, Nachrichten oder irgendwas, wo ihr denkt, geil, so viel Glück habe ich, so ein günstiges Angebot. Genau, ich habe gewonnen. Nur ein Drittel vom Originalpreis. Euro. Komisch, ich habe gar nicht irgendwo alles bei einem Preisausschreiben mitgemacht. Und trotzdem habe ich 5.000 Euro gewonnen. Ist ja klasse. Na, ich klicke erstmal hier wieder, mal gucken, was da los ist. Kritisch hinterfragen. Genau. Man kriegt euch in so einen Fällen immer mit Gier, klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber die zielen schon darauf ab, euch mit Zeitdruck vor allem in eine Situation zu bringen, in der ihr dann eine Entscheidung gar nicht lange überdenkt, ne? So eine, wenn ihr sowas lest, jetzt antworte innerhalb der nächsten 10 Minuten, sonst ist das Angebot weg. Da kannst du gleich wissen, da handelt es sich das mit größter Wahrscheinlichkeit um Betrug. Ne? Man versucht einfach eure Rationalität auszuschalten, indem man euch auf den Jagdinstinkt bringt. Und oder die andere Variante ist, indem man euch Angst macht. Ne? Also so eine einfach emotional Dinge catchen. Auch. Darum geht es ja, genau. Das hatten wir auch schon mal thematisiert vor ein paar Folgen. Haben sie sich wieder, die so bösen Buben da draußen, ein anderes Feld ausgesucht, um uns aufs Glatteis zu führen. Aber nicht mit uns. Wir sind ja ernstzunehmender Podcast und wir werden unsere Hörer da draußen an die Hand nehmen und wir werden gemeinsam dieses Tal der Verwüstung gemeinsam durchschreiten und gestärkt daraus hervorgehen. Richtig. Schulter an Schulter. Und deswegen habe ich die vielleicht Reihen einen guten Tipp an euch. Wenn ihr, es gibt ja auch andere Varianten, da kommen wir jetzt gleich zu, vielleicht mal schon mal einleitende Worte dazu. Wenn ihr so eine Scammer, wie man sie ja gerne nennt, in irgendeiner Form am Telefon habt und ihr habt, seid euch relativ sicher, dass ihr da im guten Gewässern seid, wo ihr nicht untergehen könnt, dann nehmt euch die Leute und nehmt ihnen die Zeit, sich mit Leuten zu beschäftigen, die eventuell nicht so den Durchblick haben. Ne? Und ich möchte gleich mal von dem Fall berichten, den ich hatte. Das ist auch so ein Scam-Fall, der schon seit Jahren die Runde macht. Und zwar ein Anruf von Microsoft. Das ist eine Sache. Das ist aber nett. Ja, genau. Man bekommt einen Anruf von Microsoft, in dem man darauf hingewiesen wird, dass auf dem Windows-Rechner sich ein Trojaner befindet und dann wollen die euch helfen, diesen Trojaner vom Rechner zu bekommen. Was die in Wirklichkeit machen, ist, wir werden gleich ein Stückchen vielleicht in das Telefonat reinhören, damit ihr so ein bisschen Kontext habt. Sie werden euch dazu bringen, dass ihr einen Systemdialog aufruft, in dem Fehlermeldungen, die im Hintergrund so mal passieren, angezeigt werden und werden dann sagen, dass es sich bei diesen Fehlermeldungen um den Trojaner handelt. Ist alles in Englisch, also sie gehen da schon auf die Leute, die so keine technische Ahnung haben und dann werden sie euch auffordern, eine Software runterzuladen, die installiert ihr auf dem Rechner und dann ist es auch gewiss, denn dann habt ihr definitiv einen Trojaner auf dem Rechner. Dann kann es passieren, dass dieser Rechner eben gesperrt wird und dass er gegen sehr viel Geld wieder freigeschaltet wird. Oder die sagen, ihr sollt Geld überweisen für diese Entfernung des Trojaners. Also ja, fallt auf sowas nicht rein. Und ja, Stefan, Marc, wenn's passt, würde ich sagen, hören wir mal ein bisschen rein, damit ihr mal mitkriegt. Also auch, ich finde es halt schlimm, schlechter Kundenservice, die sprechen nur Englisch, nicht allzu gutes Englisch. Und sie haben nur eine Mission. Mit starkem indischen Akzent, glaube ich, herausgehört zu haben. Gott, wer auch immer das ist, ich hasse Kriminelle. Die Telefonnummern, die ihr in euren Displays seht, ignoriert die. Die haben null Bedeutung. Es ist nichts einfacher, glaube ich, als mit einer fremden Telefonnummer in eurem Display anzurufen. Jetzt werden sich einige Leute wahrscheinlich auch nicht mehr wundern, warum sie von Telefonnummern angerufen werden, wenn sie die zurückrufen, die nicht erreichbar sind. Ruft da bitte auch nicht zurück. Da kann man auch mal ganz schnell auf der falschen Nummer landen und ist irgendwo in, Timbuktu und bezahlt dann für diesen Rückruf. Bei dem dann oder gesagt noch schlimmer, wird, Frankfurt Nummer oder. Ist nicht vergeben. Das ist nämlich auch so ein Trick. Ihr dürft nicht denken, wenn ihr hört, diese Rufnummer ist nicht vergeben, dass ihr nicht wirklich irgendwo angerufen habt. Das sind Bandansagen, die euch vorgaukeln, dass ihr eine Nummer angerufen habt, die es nicht gibt. Und in Wirklichkeit habt ihr gerade ein 50-Euro-Telefonat geführt. Ja, gut. Genau, aber da muss man auch nochmal sagen, also es ist ja wie bei den E-Mails und auch bei den Anrufen, also sobald ihr antwortet, gebt ihr den Betrügern ja auch ein Signal, dass die Daten stimmen und da einer wirklich hintersteckt. Da vielleicht also auch noch ein Insider-Tipp. Das sollte man tunlichst vermeiden. Ihr müsst mal in der URL, die ihr dann in diesen SMS, einige von euch werden diese SMS mit dem Paket ja haben, guckt mal, ob da ein Fragezeichen ist und hinter dem Fragezeichen wird eine wirre Zeichenkette stehen und diese wirre Zeichenkette identifiziert euch, das heißt, klickt ihr auf den Link, wird anhand dieser Zeichenkette klar, welche Telefonnummer funktioniert und welche nicht funktioniert. Ne? Weil es werden natürlich auch Leute, die sind immer darauf aus, Leute zu kriegen, die dumm genug sind, und das meine ich nicht böse, die es nicht besser wissen und die halt darauf reinfallen. Deswegen schreiben die übrigens zum Teil auch die Mails in doch so schlechter Sprache, weil sie denken, wer das schon nicht sieht und merkt, ist ein leichtes Opfer. Also die suchen wirklich nach Opfern. Aber jetzt hören wir uns erstmal das Telefonat von René mit der Microsoft Hotline an. Er wurde angerufen wegen eines Computerproblems. Es ist nicht die Microsoft Hotline. Sag das doch bitte noch einmal der Vollständigkeit halber dazu. Ja. Da ist jemand, der tut so, als wäre er Microsoft. Der gibt sich so aus. Gibt sich so aus. Und bitte. Dann jetzt. Okay, so your computer is on, sir, at the moment? Yes. Okay, I do believe you are the main owner of this computer, sir. I'm owner of the computer, okay. Yes. Yes, yes. So first of all, our technical team showing you all the problem in front of you. Okay. So look at your tastatool keyboard, left hand side down corner. Can you see STR key button, string button? Yes. Okay, beside string button, which button can you see? Besides the string, there is a long button. What long button? A long button. See the four flags Windows button, can you see? This is a Windows button, okay, the squares. Yes, Windows button, can you see the Windows button? Yeah, okay, sorry. A four flags Windows button, see? Yeah. Okay, so you press Windows button and hold it. And along with the letter R, R like Romeo, R like Russia, a little box is opening. So now you type in this box, letter E, letter V like Victoria, then again letter E, then letter N like North Pole, letter T like Tango, event, then letter V like Victoria, W like Whiskey, R like Romeo. Okay. Just a second. Are there any voices in your background? Ja. Okay. Gut. Marc, wir haben schlaue Hörer, die haben Nein, das selber gemerkt. Sehr gut, dass das Nein, war. Marc, alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Ja, diese Masche gibt es übrigens auch als Werbe-Pop-up im Browser. Da musst du eine Hamburger Nummer anrufen und dann landest du auch dort. Habe ich auch schon gehabt. Und ich kenne sogar Leute, die drauf reingefallen sind. Ich habe keine Werbe-Pop-ups im Browser. Das wird alles ausgefiltert. Ja, geht auch auszufiltern, genau. Aber das ist auch eine Masche. Als Werbung im Internet, wo dann darauf aufmerksam gemacht wird, oh, wir haben ein Computerproblem festgestellt, rufen Sie doch bitte hier an. Und schon bist du im Netz gefangen, sprichwörtlich. Ja. Ne? Kurz zu dem Anruf noch. Wollte ich dich gerade fragen, wie war denn da so dein Gefühl? Du hast schnell geschaltet, weil du das ja kanntest. Also ich kannte das, weil ich genau dieses Telefonat schon vor ungefähr fast genau 2 Jahren geführt hatte und damals noch in Begleitung eines Windows-Rechners. Wir haben dann ganz schnell uns einen Windows-Rechner besorgt, also Kollegen waren halt mit dabei wollten den Scammer halt gleich einsammeln, um zu gucken, was der will, ne? Und haben dann an der Windows-Maschine versucht nachzuvollziehen, was er vorhat. Und es war übrigens, also mein Ziel war tatsächlich, den so lange wie möglich am Telefon zu halten. Ich habe dann so Sachen angefangen, das ist jetzt nicht in dem Band zu hören gewesen, da ging es jetzt nur mal um so die Tonalität mitzubekommen. Ein zweiter Typ stellte sich dann vor, der mich dann weiterführen wollte, und der sagte so, Hello, my name is Steve Wilson. Und ich sagte so, wie? Wilson? Und er, yes. Und ich, ach, so wie der Typ, wie der Ball aus Stranded mit Tom Hanks, und habe versucht, ihn dann, habe dann den Film angefangen zu erzählen von Anfang, ne, die Geschichte, dass einer auf einer Insel gelandet ist und war alleine. Und da hast du schon gemerkt, den Typ hat das, glaube ich, ein bisschen genervt. Der versuchte dann immer wieder, was sehen Sie denn auf Ihrem Bildschirm? Ne, und ich habe dann versucht, bei dieser Filmgeschichte zu bleiben, um ihn halt so lange wie möglich in der Strippe zu haben. Schön. Ja, dann hat er die mir... Die Nerven muss man erstmal haben. Dann hat er zwischendurch auch immer kontrolliert, ob ich, also was ich auf dem Bildschirm sehe, ne? Und ich hatte halt keinen Rechner da, weil ich keinen Windows-Rechner besitze, und habe dann so aus der Erinnerung heraus immer beschrieben, und dann meinte er, ich soll vorlesen, was ich sehe auf dem Bildschirm, und da habe ich dann gesagt, ich wusste, welches Fenster ungefähr da sein müsste, und da habe ich dann zu ihm gesagt, das ist ein französisches System, und da sagte er, ich soll trotzdem vorlesen, und dann habe ich mir französische Worte ausgedacht, ne, habe gesagt Merde. Nee, ich habe gesagt, ne, da steht an der einen Stelle steht Logleur, auf der anderen Referenzereus, ne, und und dann, der hat schon, ich glaube, der ist schon ein bisschen stutzig geworden, ich glaube, dem war das schon alles ein bisschen komisch, und dann meinte er so, ich soll mal auf eine Webseite gehen, ob ich denn, welchen Webbrowser ich habe, und da habe ich gesagt, ich habe den Internet Explorer, ja. Und Explorer. Und dann hat er mir eine Webseite buchstabiert, und das hat er ähnlich wie, wir haben ja schon eben gehört, da hat er mir einen Befehl, den ich eingeben sollte in Windows, buchstabiert, immer so T wie Theodore, W wie Whiskey, und da habe ich gesagt, wie Wilson meinst du? Und dann habe ich wieder versucht, Wilson, das war doch dein Vorname oder war das dein Nachname? Und dann hat er immer wieder versucht, meine Konzentration auf den Rechner zu bringen. Und dann hat er mir eine relativ lange URL buchstabiert, und dann hat er gesagt, ich soll ihm sagen, was ich auf meinem Browser sehe. Und da habe ich gesagt, ich sehe gerade, die Seite lädt noch. Haben wir zusammen gewartet, bis er fertig geladen hat. Und dann hat er gesagt, und was sehen Sie, was siehst du jetzt? Da habe ich gesagt, Seite nicht gefunden. Dann hatten wir ein Problem, weil dann musste ich ihm jetzt buchstabieren, welche Seite ich eingegeben habe. Da ich das nicht mitgeschrieben habe, war das ein bisschen schwierig, und wir kamen schnell an die Stelle, dass ich wohl einen Tippfehler habe. Und ich glaube, dann wurde es ihm zu bunt, und dann hat er mitten im Gespräch aufgelegt. 15 Minuten. Also immerhin. Ja, zwei Dinge, genau. Dieser Rekord ist zu brechen. Definitiv. Da würde ich sagen, erstmal einen Applaus für René, weil du hast in den 15 Minuten verhindert, dass er andere genervt hat damit. Das ist schon mal sehr gut. Und auch hier nochmal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch nochmal der Appell in dem Gespräch, was René erzählt hat. Habt ihr mal euch überlegt, wenn die doch wissen, dass ich ein Computerproblem habe, warum sehen die nicht, was ich da gerade mache? Also es ist alles unlogisch, und warum rufen die ausgerechnet mich an? Wie kommen die an meine Nummer? Also denkt drüber nach, ja, ob das alles sein kann oder nicht. Und das gibt es in allen Lebenslagen, ne? Es gibt ja eine ähnliche Masche, mit diesem, wo die Polizei anruft zum Beispiel, ne, ist ja genau so eine Masche, die funktioniert auch auf Deutsch, und da gibt es zum Beispiel Maßnahmen, wo die Polizei bei dir zu Hause anruft und sagt, ja, wir haben hier gehört, erhöhte Kriminalität in ihrer Straße, wir schicken nachher ein paar Kollegen vorbei, die ein bisschen Bargeld, nehmen Sie mal Bargeld, legen Sie es mal raus und ein bisschen Schmuck, wir nehmen das mit ins Revier und sichern das dort, genau, damit sie sicher sind. Ihnen das, und brauchen Sie keine Angst haben. Genau, ja. Und damit Sie auch wissen, dass es echt ist, sie ruft gleich unser Hauptkommissar nochmal an. Und da drauf fallen auch die Leute rein. Und diese Masche wurde schon oft auch im Fernsehen vorgestellt. Auch diese Microsoft-Masche könnte man nochmal in der Mediathek vielleicht finden. Wir als Berliner gucken ja gerne Täter, Opfer, Polizei zum Beispiel. Das sagt uns ja einiges. Sehr empfehlenswert, oder? Genau. Stefan und ich haben den Moderator sogar persönlich getroffen. Uwe Madel. Ja, Uwe Madel. Sehr sympathisch. Ja. Beim RBB. Podcast-Folge, weiß ich nicht was. Habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Und es gab bei RTL mal ein Special, Vorsicht, falsche Polizisten. Das ist auch sehr empfehlenswert. Da wurde nämlich genau diese Betrugsmasche mit der Polizei sozusagen analysiert und auch verdeckt dargestellt. Also da haben sich Leute eingeschlichen in so eine Organisation, die das machen. Und dann haben, das war sehr interessant, da sitzen halt 5 Leute in einem Raum und hören laut das Gespräch mit und geben dann hier, ich gebe ihm mal den Hauptkommissar, haben es weitergegeben, ja, ich bin es hier so und so und ja, ich gebe wieder meinen Kollegen und dann also das ist schon total interessant gewesen. Da möchte ich auch noch eine Sache oder zwei Sachen empfehlen. Die eine ist Klaas Heuer Umlauf, der so eine Gewinnspielanrufe mal entgegengenommen hat und der auch das Ziel hatte, die so lange wie möglich am Telefon zu halten. Er hat das natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt. Er hat sich eine Persönlichkeit gegeben, ne? Also oder mehrere. Er hat angefangen mit einem alten Herrn, ne? Und hat dann eben den alten Herrn gemimt und hat dann, können Sie bitte noch mal langsam sagen, was Sie gerade gesagt haben? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich gehe mir mal einen Stift holen, ne? Und, oder den Typen, der noch nie gewonnen hat, was, ich habe noch nie gewonnen, komm, wir teilen, gib mir mal deine Kontonummer, schön, oh, ist ja unglaublich, schön. Was ich jetzt mit dem Geld alles machen werde. Ja. Und der zweite Tipp, etwas ernsthafter, Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, das gibt's noch. Einmal im Monat. Im ZDF. Läuft seit 1967. Ja. Mittlerweile in über 560 Folgen, sehr, sehr empfehlenswert. Als Kind hat es mich immer gegruselt. Ich habe das geliebt irgendwie, ja. Aber dann hat dieser, mein Gott, jetzt habe ich den Namen des Moderators, des ursprünglichen. Walter, Zerne, Uli Zerne, nee Quatsch, Uli Zerne ist ja nicht für alles. Zerne. Der ist ja nicht für alles verantwortlich. Der neue Moderator heißt? Nein, nicht der neue, der alte Moderator, der es damals angefangen hat. Wie hieß denn der? Eduard Zimmermann mit seiner Tochter zusammen. Eduard Zimmermann, genau. Und als der aufhörte, war für mich, dummerweise für Aktenzeichen XY ungelöst, war dann für mich vorbei. Da mochte ich es nicht mehr so gerne. Apropos. Aber das soll euch da draußen nicht davon abhalten, das weiterhin zu gucken. Wie René schon sagte, eine sehr informative, interessante Sendung. Ganz genau. Und ich erinnere mich gerade, als du das gesagt hast mit ZDF und Aktenzeichen und Eduard Zimmermann. Wir wollten ja eigentlich diesen Bereich, über den wir gerade berichten, für euch als siebten Sinn deklarieren. Das kennen wahrscheinlich auch noch einige. Also ich kenne es nicht, bin zu jung. Verkehrserziehung war das damals. Nein, wir wollen euch warnen und wie gesagt, wenn der Prinz aus Honolulu gestorben ist und ihr eine Nachricht kriegt, dass ihr sozusagen erbt einen Teil seiner Milliarden, dann löscht einfach diese E-Mail bitte. Aber auch da habe ich schon... nicht eure Bankdaten. Ich wurde schon mal von jemandem angehauen. Ich hatte Bekannte, die hatten einen 20-jährigen Sohn und der saß halt am Rechner viel, hat gezockt, ne, und die Mutter war total begeistert, dass der dann in Englisch da spricht und der ist so toll am Computer. Und irgendwann meinte die mal zu mir bei einem Treffen, ja, der hat jetzt ein Angebot bekommen, im Internet zu arbeiten und der braucht da fast nichts machen. Und ne? Wenn man sowas schon hört, also ihr werdet in eurem Leben möglicherweise sehr, sehr viel Glück haben, aber rechnet nicht damit, dass einer mit einem Eimer Gold kommt und den euch einfach ins Gesicht schüttet. Es ist kompletter Quatsch. Ja, dann passiert Barren. Wahrscheinlich das. Wer war denn das, dem sie das flüssige Gold im Mund geschüttet haben? Wer war denn das? Oh, fragst du mich zu viel. Da gab es ja so eine griechische Legende. Minus. Eins weiß man, wenn das Gold dann kommt, dann kriegt ihr eine SMS-Benachrichtigung, dass euer Paketleiter ist. Ja. Genau. Und so schließt sich der Kreis. Ganz wichtiger Tipp, was wir noch gar nicht gesagt haben, regelmäßig Passwörter ändern. Das auf jeden Fall... sollte man sich zu Herzen nehmen und dann kann und auch Hände waschen und Maske tragen. Genau, am Wochenende gab es wieder die Meldung von einem Facebook-Hack. Daten von Facebook wurden geleakt und spätestens da sollte man nochmal seine Passwörter ändern. 500 Millionen Datensätze. Heute war zu lesen, gleich im Anschluss, bei LinkedIn wären wohl auch 500 Millionen Datensätze. Oder waren es nur 50? Mhm. Ist ja egal, aber die Größenordnung ist euch ja schon mal bewusst. Also momentan sind offensichtlich die bösen Buben wieder dabei, sich die größeren Player da draußen im Internet irgendwie vorzunehmen, um mit einem Schlag an große Datensätze zu kommen. Aber da muss ich mich mal ganz kurz auf die Seite der Leute schlagen, die sagen, wie soll ich denn meine vielen Passwörter, die ich habe, die ja alle unterschiedlich sein müssen, auch noch regelmäßig ändern? Dann habe ich ja bald weniger Kenntnis von meinem Passwort als die Gauner. Du brauchst überhaupt keine Kenntnis von deinen Passwörtern. Du musst dir nicht ein einziges Passwort machen. Doch eins. Ein Passwort musst du dir merken. Und zwar das von deinem Passwortmanager. Das ist ein Programm, was deine ganzen Passwörter sich merkt und an den entsprechenden Stellen, während du gerade im Internet surfst oder irgendwelche Programme benutzt, er weiß dann, oh, Moment, du brauchst jetzt da dieses Passwort für genau diesen Zugang, habe ich hier, steck das dir vor, brauchst du nur noch bestätigen. Funktioniert seit Jahren zuverlässigst. Kann ich dir sagen, also ich komme aus dem IT-Umfeld und ich benutze sowas nicht, ne? Und ich glaube, dass das sehr viele nicht machen. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr Aufklärung betreiben. Und eine Sache muss ich auch noch dazu sagen. Im IT-Umfeld wird ja sehr gern gefordert, dass so ein Passwort, 10 Zeichen lang ist, mindestens ein asiatisches Sonderzeichen, 3 Punkte, 7 Zahlen. Und man sagt, ich habe Dinge gelesen, dass diese Art der Passwortanforderung dazu führt, dass das ganze System noch unsicherer ist, weil Leute anfangen, sich Passworte aufzuschreiben. Ja. Und ich weiß auch aus dem privaten Umfeld, dass Leute im beruflichen Umfeld dann Passworte aufgrund dieser Richtlinien unter den Tisch schreiben oder sogar noch leichter machen, damit man sich das einfach merken kann. Weißt du, so nach dem Motto Passwort 03, weil gerade März ist, Passwort 04. Ne? Mhm. Also was ich empfehlen kann, wenn wir schon mal bei der Passwortsache sind, es gibt einen coolen Hack, und zwar man nimmt sich einen Satz, zum Beispiel ich gehe gern die Treppe hoch, und dann hat man schon mal für sein Passwort die Anfangsbuchstaben des Satzes I, G, G, T, H oder so. Denkt euch irgendeinen Satz aus, lässt sich super merken, baut eine Zahl mit ein, macht irgendwo ein Sonderzeichen rein. Nein, fertig ist die Kiste. Mach das nicht. Das ist völlig unnötig. Es kommt nur auf die Länge des Passworts an. Die Sache mit den Ziffern und Sonderzeichen. Nein, es kommt nicht auf die Länge drauf an. Jetzt ist aber gut. Nein, das ist völliger Quatsch. Das ist Blödsinn. Erzähl den Leuten sowas nicht. Dieser Satz, den du hattest, ich gehe gern die Treppe hoch. Benutz das als Passwort. Das kannst du dir wunderbar merken. Und das Passwort ist schön lang. Je länger es ist, desto schwieriger wird es, das Ding per Brute Force irgendwie herauszubekommen. Die Sache mit den Zahlen und Sonderzeichen kannst du dir sparen. Es bringt null. Gut, aber da muss man gucken, die Forderung ist ja von den meisten Diensten so, das heißt, wenn man da irgend sowas einbaut, dann ist man sicher. Das ist zum Glück rückläufig. Zum Glück. Okay. Aber jetzt wird es zu technisch, glaube ich. Wie gesagt, der Appell sollte sein, regelmäßig Passwörter zu ändern und gerne auch einen Passwortmanager zu nutzen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und ich glaube, im beruflichen Bereich sollten die Firmen auch entsprechend sensibilisieren und sensibilisiert sein, ihre Mitarbeiter darauf zu schulen, was Sicherheit, worauf es da ankommt. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Wir reden ja hier mehr vom privaten Bereich. Und da gibt es, glaube ich, extrem Nachholbedarf. Definitiv. Weil wir sind im privaten Bereich da angekommen, wo manche Firmen noch nicht mal sind. Ne? Und das zwar in der digitalen Welt. Und die erfordert halt eine Authentifizierung, die weggeht von einem Schlüssel, den ich in der Hand halte, den ich in meiner Hosentasche habe, die hingeht zu irgendwas, was so mehr metamäßig im Kopf hängt. Hier. Fingerabdruck. Ja, das siehst du, das oder kommt ja. Biometrie ist. Es gibt auch Schlüsselsticks, die das auch nutzen können. Nein, aber der Kreis schließt sich auch in dem Sinne. Wir haben ja neulich auch viel über Homeschooling und Schüler berichtet und über die Medienkompetenz und Internetkompetenz, die halt mangelhaft ist in Deutschland. Und genau so eine Sachen gehören da, glaube ich, auch für mich rein. Vielleicht machen wir da nochmal eine Sondersitzung. Wie heißt das Ding? Ja, Sendung. Breaking News, Sondersendung. Deswegen der abschließende Tipp kann nur lauten, guckt euch Aktenzeichen XY einmal im Monat an. Dann wisst ihr, dass die Welt nicht so rosig ist, wie sie euch selbst von den Gaunern. Also wir wollen euch auch keine Sorgen machen. Einfach ein bisschen kritisch mit Dingen umgehen, die etwas unwirklich klingen. Und dann denke ich, ist man da schon auf der sicheren Seite. Ja, macht euch nicht selbst zum Opfer. Wobei das auch wieder schwierig ist, weil da gerät man ja manchmal auch unfreiwillig rein. Das wäre auch ein schöner Folgentitel gewesen. Sei kein Opfer. Ja, der Opfer. Das ist ein bisschen fies Leuten gegenüber, die halt da wirklich unverschuldet und ohne dass es wollten, reinkommen. Von daher. Genau, weil ich glaube, viele wissen oder können das gar nicht wissen. Und da kann man denen wahrscheinlich auch gar nicht mal böse sein, weil es halt einfach so ist. Nein, die kennen's nicht. Denk mal daran, dass wir alle nicht jünger werden. Die Tricks der bösen Buben werden immer ausgebuffter. Die technische Entwicklung geht gefühlt immer schneller vonstatten. Man hat immer Angst, dass man im Alter nicht mehr Schritt halten kann, dass man das alles nicht mehr durchblickt. Und dann ist man ein gefundenes Fressen möglicherweise für irgendjemanden, der dann daherkommt mit der neuesten Masche. Und da können wir uns hier 10, 20 Jahre irgendwie gegenseitig die Eier schaukeln und uns gegenseitig versichern, dass wir aufgeklärt sind und dass wir technisch auf der Höhe der Zeit sind. Wir wissen nicht, was morgen, geschweige denn, was übermorgen ist. Deswegen immer schön am Ball bleiben und irgendeinen technikaffinen Podcast hören, der einen euch daran erinnert, so wie wir es heute tun, dass es da wieder was Neues gibt. Und natürlich auch 20, 30 Jahre noch Aktenzeichen XY hören, sehen, sonst irgendwas und Täter auf der Polizei. Selbstverständlich. Sagt euren Omas, dass ihr die einzigen echten Enkel seid. Schickt ihr mal einen Brief zur Abwechslung. Genau. Mit einem Foto drin vielleicht. Gib mir Geld, du Opa. Genau. Ja, aber bevor wir es jetzt wirklich in die Länge ziehen, ich habe noch so schöne Sachen, die ich sagen wollte mach doch. Spare ich mir jetzt. Na, ist gut, doch Freiland. Okay. Hau raus. Die Gegenseite aus meiner Sicht ist aber auch die Nachlässigkeit der Telekommunikationsunternehmen, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Polizeiding nimmt. Warum ist es möglich, dass da eine 110 im Display auftaucht? Das kann man doch locker technisch unterbinden. Aber die machen es nicht. Und deswegen finde ich, ist es teilweise auch grob fahrlässig, dass sowas funktioniert. Ja, da hat es halt Punkt. Um verschiedene Interessen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Wenn man das mal mit dem E-Mail-Business vergleicht, ne, also diese E-Mail-Anbieter, die versuchen Spam, ne, was ja mit dem Telefonanrufen gleichgesetzt werden könnte, schon an verschiedensten Stellen zu identifizieren. Ne? Das startet beim Absenden. Es ist ein unheimlich großes Problem, E-Mails in großen Mengen zu verschicken, auch illegale E-Mails wie Newsletter. Und die schützen auch beim Entgegennehmen. Ne? Also da braucht man nur mal in seinen Mail-Account reingucken, in den Spam-Ordner. Da wird man unter Umständen sehr, sehr überrascht sein, was sich da für eine Welt auftut. Da kriegt man ungefähr 10-mal so viele Mails wie im echten Leben. Allerdings, ja. Ist der Briefkasten jeden Tag voll. Und manche von euch werden vielleicht sagen, was mir da alles vorenthalten wird. Ich habe ja schon 3-mal im Lotto gewonnen und Viagra ist auch gerade kostenlos im Testangebot. Genau. Oder mein unbekannter Onkel ist schwer krank und braucht Geld für eine Operation. Oder diese schöne junge Russin, die schreibt mir, dass sie sich schon lange nach mir sehnt und ob ich ihr nicht auch ein Foto von mir schicke. Leih niemals Geld einer Freundin, damit sie sich einer Schönheitsoperation unterziehen kann, weil du weißt am Ende nicht mehr, wie sie aussieht. Ja. So, das war der zweite Witz von Marc. Genau. Marc hat das Prinzip nicht verstanden. Der Witzbell kommt erst am Ende der Sendung. Was für ein Witzbell. Wir sind schon vorhin in der Crunch-Time. Die offizielle Spielzeit ist bald vorbei, um im Hertha-Jargon zu bleiben. der Stefan. Ja. Das bedeutet die Überraschung. Warte mal, habe ich das dann richtig verstanden? Vielleicht legt der Schiri noch ein paar Minuten oben drauf. Ja, ihr also wisst doch, Battle der Ball ist rund, aber ich glaube. Und das Spiel dauert schon, schauen wir mal. Richtig. Also das heißt, der verrückte Podcasten, der fällt damit in die Folgesendung. Da hat René in der Resi nicht aufgepasst. Nee, habe ich nicht aufgepasst? Also ist notiert, René. Der Sendeplan sieht doch völlig anders aus. Ich hatte eigentlich heute auf dem Zettel, dass ich mich vorbereite und euch ganz viel über Aktenzeichen Y erzähle. War wahrscheinlich dann auch nicht korrekt, oder? Nein, ich würde sagen, wir springen einfach völlig normal, so dass es keiner merkt, einfach zum Witzbattle über. Und die Zuchthunde, wollten wir nicht darüber auch noch sprechen? Über die Zuchthunde? Nee, wir wollten noch über die Synchronschwimm-Weltmeisterschaft sprechen. Wir haben noch sehr viel Stoff für eine folgende Sendung. Hallenheimer, ohne Zuschauer natürlich. Gut, das Tolle ist, und ohne Unterhose. Mein Puls entspannt sich dadurch jetzt auch ein bisschen, weil technisches Gerät neigt hier gleich Feierabend machen zu wollen. Blinkt schon Battery im Display? So ungefähr. Eine verrückte Sendung. Ja, apropos Favorit, nach dem ernsten Thema werden wir jetzt mal wieder ein bisschen lustig Und ja, Gordon, kannst jetzt schön zuhören, weil jetzt gibt es das Witzbattle in Folge 55. Richtig? Nein, 56. Nee, 56. Oh, Mann, deswegen habe ich gezögert. 56, Mist. Ich habe extra schnell auf die meine Schnapszahl-Folge, wir haben die gar nicht richtig gefeiert. Alles nachfeiern. Müssen wir alles nachfeiern, wenn Corona vorbei ist. Ihr habt nicht gefeiert? Ich hatte. Es startet jetzt das Witzbattle 56 und der Marc fängt an. Jeder hat drei Witze. Bühne frei. Sehr gerne. Der Scheinwerfer ist auf dich gerichtet. The stage is yours. Okay. Herr Doktor, ich brauche dringend eine Brille. Das glaube ich Ihnen gern. Hier ist nämlich eine Würstchenbude. Der nächste bitte. Der ist gut. Ja, der war gut. René hat Schnappatmung. Ich habe heute Verbrecherwitze. Verbrecherwitze? Ja, passend zum Thema. Also, und sehr zwar gut, dann bitte. Zwei Typen im Knast, da sagt der eine zum anderen: Hey, sag mal, warum sitzt denn du? Da sagt der andere: Na, ich bin farbenblind. Hä? Das ist doch kein Verbrechen. Na doch, ich habe rote 100-Euro-Scheine gedruckt. Oh. Sehr gut. Gesperrt sehr gegen gut. Dorfheit. Das Kind kommt nach Hause und sagt zum Vater: Papa, du musst morgen zu mir mit in die Mathestunde kommen. Darauf der Vater: Was? Wieso das denn? Naja, mein Lehrer hat gesagt, er würde gern mal den Vollidioten sehen, der immer meine Hausaufgaben macht. Kennt René, oder? Das gefällt mir. Der Vater zu seiner 14-jährigen Tochter: Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Du hast ja nur eine halbe Stunde telefoniert, erwidert die Tochter. Ja, ich hatte mich verwählt. Passt ja auch ein bisschen zum Thema, oder? Sagt der Anwalt zu seinem Mandanten: So, jetzt mal ehrlich, haben Sie den Einbruch wirklich verübt? Und da sagt der Mandant: Nee. Ja, und wie wollen Sie mich dann bezahlen? Sehr gut. Jetzt noch ein Klassiker, den wir alle schon kennen. Papa, was ist ein Transvestit? Frag Mama, der weiß das. Kann man machen. Ah, wir sind schon wieder. Ich möchte an dieser Stelle kurzer Disclaimer. Witze sind meist dann auch lustig, wenn sie auf Kosten eines anderen gehen. Also No hate, nein. Wir sind schon wieder vor Gericht. Angeklagter, Sie haben Ihrem Mitbewohner also seine Trompete gestohlen. Ja, aber Sie können doch gar nicht spielen, haben Sie angegeben. Ja, das ist richtig, Herr Richter, aber mein Mitbewohner auch nicht. Der erinnert sehr mich an den Witz mit dem Bobbycar. Sagen Sie mal, kann ich morgen früh das Bobbycar Ihres Sohns haben? Warum? Ich möchte mal ausschlafen. Aber egal, ich habe einen anderen Witz. Genau. Und zwar, der kommt ein Typ in den Knast, ne, und da sagt der Gefängnisdirektor bei der Begrüßung: Mensch, warum sind Sie denn schon wieder hier? Und da sagt der Einbrecher: Geburtsfehler. Zu lange Finger, aber zu kurze Beine. Ja. Kann man mal. Schicksal. Mhm. So. Tobias erzählt: Mein Arzt hat mir geraten, das Fußballspielen aufzugeben. Oh, hat er dich gründlich untersucht? Nein, der hat mich spielen sehen. Das war wohl abzusehen. Das passte jetzt auch nochmal, weil ja Marc heute sein Hertha-Trikot anhat. Aha. Der Stefan, der nimmt jeden Ball sofort auf. Das honoriere ich mit einem kleinen Bonuswitz. Ja, ich habe auch einen. Oh, ja. Da sagt der Psychiater zu seinem Patienten, Kunden: Und wann haben Sie zum ersten Mal bemerkt, dass es Ihnen Spaß macht, Steuern zu zahlen? Oh, der ist ja interessante Tiefgang. Frage. Fangfrage. Ich habe einen etwas flacheren Witz. Also vor Gericht, ja, weil wir schon mal dabei sind oder noch sind, sagt der Staatsanwalt wahrscheinlich: Haben Sie den Einbruch so begangen, wie ich ihn eben geschildert habe, Herr Angeklagter? Und da sagt der Angeklagte: Nee, aber die Idee ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ja, schönes Ding. Ja. Schöner Schlusswitz, finde ich. Und gut. Deswegen haben wir uns alle einen Applaus verdient. Ich habe sehr gelacht diesmal, muss ich sagen. Ja. Die werden immer besser, muss ich sagen. Gerade was René angeht, also Feedback für dich, René. Die Witze werden immer besser. Ja, ich habe überlegt, welche Witze sind noch nicht gelaufen und ich wusste Verbrecherwitze. Das Risiko war sehr gering. Das ein bekannter Witz. Bei Marc muss ich auch sagen, durchschnittliches Niveau, also sehr konstant und gut, deine Witze. Ja. Punkt. Ich schätze, ich muss Leute. Jetzt Danke sagen. Deswegen, Stefan, von ganzem Herzen Danke. Steht so im Konzept. Ja. Darf ich bitte noch einen Witz erzählen? Oh. Der müsste mich jetzt aber schon richtig aus den Socken hauen. Warte, dann mach noch mal dein Hundeblick irgendwie, dann darfst du vielleicht. Ja. Bitte. Ja, genau, okay, bitte. Gehört jetzt zu ein Drittel noch mir der Podcast. Ich möchte in meiner Sendezeit bitte gern einen weiteren Witz erzählen. Okay. Dann bitte. Yes. Also der Richter so, Herr Verteidiger, Sie können sich kurz fassen, Ihr Mandant hat den Einbruch bereits zugegeben. Und da sagt der Anwalt von dem Angeklagten, Herr Vorsitzender, Sie glauben also einem gewohnheitsmäßigen Dieb mehr als mir? Mhm. Verteidigungsstrategie, nur mal so als Tipp. Gut. Das ist eine Strafe und kein Applaus. Ja. So ist das. Dann würde ich sagen, bleiben wir dabei. Wir sollten die Akte ganz schnell schließen. Genau. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war Folge 56 vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Yeah. Und danke an Marc, dass du uns beigewohnt hast, dass du anderthalb Stunden Fernsehen ignoriert hast und bei uns hier warst in dieser Online-Sitzung. Danke. Und danke an René, dass du deine Familie für anderthalb Stunden beschäftigt hast und die Zeit gefunden hast, mit uns hier diesen Podcast zu feiern. Ja, und, danke Stefan auch an dich. Dein Anblick war wieder mal ein Feuerwerk für uns und für die uns das hören. Wohltat für meine gestressten Augen. Ich weiß auch nicht. Ohne dich wäre hier komplettes Chaos. Danke für diesen geradlinigen Weg durch diese Sendung. Immer dran denken, Stefan, wenn wir dich nicht hätten, dann hätten wir einen anderen. Genau. Ne? Magst du ein sechster Witz? Aus? Sage ich auch immer. Genau. Nächstes Mal gibt es Abzug für euch. Ihr erzählt nächstes Mal nur -2 Witze. So. Genau. Und für euch da draußen, das haben wir heute noch gar nicht gesagt, an den Empfangsgeräten, oder René? Doch, an den digitalen Zuhörern und Zuhörer. Dann auch an euch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unseren Podcast zu hören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. In 2 Wochen ist es wieder soweit. Bis dahin, macht's gut. Ja, ich darf mich noch verabschieden mit einem gern und oft gehörten Zitat von Gary Streberg aus dem bekannten Film- und TV-Podcast Sträter Bender Streberg. Also von Gary Streberg kommt jetzt: Machen Sie es gut. Alles Gute, auch beruflich. Ich möchte auch noch kurz eine Laudatio abgeben. Und zwar, für mich war es wie eine Therapie. Ich hoffe für euch auch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Und die Therapie wird fortgesetzt. Sie sind noch nicht über den Berg. Sie müssen hier leider noch mal reinhören. Tschüss. Schluss jetzt. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. Läuft. Abfahrt. Läuft. Zurückbleiben bitte. Gut, also seid ihr vorbereitet? Können wir loslegen? Was heißt schon vorbereitet? Warte, Was heißt loslegen? Ich bin überhaupt noch nicht so weit. Überhaupt noch nicht. Ich bin noch weit entfernt von so weit. Es liegt nicht an euch. Oh, Stefan, ey, du machst einen Druck. Wirklich. Ich weiß ja nicht, wohin mit mir. Für uns ist auch die 6. Stunde. Das ist wohl der Oberlehrerspruch. Wir wollen ja heute noch schlafen. So, ich bin mal gespannt, welches Gerät hier als erstes aussteigt. Oder ob das von irgendeinem von uns das Gehirn ist, was als erstes nicht mehr mitmacht. Oh Mann. Oh Mann, ich sag es. Soll ich schnell nochmal einkaufen gehen und dann können wir anfangen, oder? So, also ich glaube, bin ein bisschen nervös, dass ihr irgendwas nicht hinhaut, aber ist auch egal. Marc, die Sendung kann nur besser werden, oder? Wenn René so drauf ist. Ich sage dazu nur... Wenn wir sagen, 20.15 Uhr geht's los, dann musst du 20.15 Uhr arbeitsbereit sein. Ja, ich habe... Und nicht erst 20.15 Uhr da sein, sondern vorbereitet sein zu dieser Zeit. Ich habe eine Entschuldigung und ich hoffe, man merkt auch, dass ich solche Situationen nicht gewohnt bin, weil ich sonst tatsächlich, sitze ich ja schon immer 10 Minuten und warte auf Einlass. Mhm. Ja, das erinnert mich, Marc, an unsere gemeinsamen Zeiten auf Arbeit. Mhm. Wenn um 9.30 Uhr Stand-up war, standen wir schon alle da und haben schon den Fahrstuhl hochfahren hören und wussten, da kommt gleich einer, ja, der mit Sack und Pack dann im Stand-up war. Also wir wollten eigentlich heute zu viert aufnehmen, aber so, ich habe die Seriosität wieder ausgeladen. Okay. Ach ja, du und, liebe Marc, Zeit. Sein Hertha-Trikot, oh, ja, da gibt es ja viel zu pixeln heute. Ja, hält extra noch in die Kamera. Na, wir gucken mal, wie lange ihr noch erstklassig seid. Ich habe so einen Videozauberstab, da kann man aus Blau-Rot machen. Alles klar, Stefan. Kriegst du es alleine hin oder sollen wir dich einzählen? Ja. Einzählen. Krieg. Fünf. Nee, mach's nicht. Sonst vier, kann ich mich konzentrieren. Drei. Zwei. So, die längste Abschiedung der Welt. Verabschiedung der Welt. Ich fand es eine tolle Sendung und wir können gerne die Aufnahme in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anderthalb, nee, hab mich verzählt. Gut, dann immer Stopp.